Die russische Internetzeitung Beobachtung des Neuen Ostens veröffentlichte jüngst einen Beitrag mit dem Titel Abscheu des Westens gegen Korea und Kriegsgefahr. Darin wurde unterstrichen, die Massenmedien des Westens berichten über die TVJK, als ob die Gerüchte und die unbewiesenen Behauptungen Tatsachen wären. Die Abneigung des Westens gegen Korea sei eine Beleidigung der gerechten Massenmedien. Sie ermögliche, nicht nur der koreanischen Halbinsel, sondern auch der Menschheit Katastrophe zuzufügen, so im Beitrag.